Vielleicht zwei Sachen noch ganz kurz vorab. Wenn ihr direkte Sachnachfragen habt, würde ich euch bitten, direkt zu intervenieren, also Sachnachfragen gleichzustellen. Das ist immer netter, als wenn sich Unklarheiten bis zum Schluss durchschleppen. Also wenn irgendwas unklar bleibt, sachlich unklar, dann einfach direkt intervenieren. Und das Zweite ist, es findet in Belgien gerade eine Entwicklung statt in Bezug auf die deutschsprachigen Gebiete dort. Es schaut so aus, dass in den letzten Tagen Politiker in den deutschsprachigen Gebieten Belgiens offen über einen Anschluss dieser Gebiete an Deutschland reden, dieser deutschsprachigen Gebiete Belgiens. Das gehört jetzt nicht direkt zu meinem Thema, allerdings finde ich es ein bisschen merkwürdig, in dieser Situation über Belgien zu reden und das ganz auszulassen. Ich würde euch vorschlagen, wenn auf eurer Seite Interesse besteht, dass wir da kurz in der Diskussion drauf eingehen. Man muss vielleicht dazu sagen, dass die Politiker, die über den Anschluss reden, keine von irgendwelchen Rechtsaußenparteien sind, sondern Sozialdemokraten, also ostbelgische Sozialdemokraten. Gut, zum Vlaamsbelang. Der Bezug zwischen dem Vlaams, die Beziehung zwischen dem Vlaamsbelang und Pro Köln ist eine, die durchaus gewachsen ist. Man konnte das beispielsweise schon vor ziemlich genau einem Jahr sehen, nämlich am 3. September 2007. Es ist eine von mehreren Aktionen, die in den letzten eineinhalb Jahren stattgefunden haben. Da ist Pro Köln mit einer etwas größeren Delegation nach Antwerpen gefahren. Die haben zwei Busse geschartert, haben sich reingesetzt, sind darüber gefahren, haben dort hochrangige Mitglieder vom Vlaamsbelang getroffen, haben sich von denen die Stadt zeigen lassen, haben eine Führung durch sogenannte Problemviertel gemacht. Damit waren Viertel gemeint, in denen es einen hohen Anteil von Migrantinnen und Migranten gibt. Und der Bericht, den Pro Köln darüber verfasst hat, der schließt mit den etwas hochtrabenden, aber ziemlich charakteristischen Worten, Zitat, die Achse Antwerpen-Köln wird weiter ausgebaut werden, Zitat Ende. Also unter so Sachen wie einer Achse machen es die Leute von Pro Köln nicht mehr. Und welchen Charakter diese Achse hat, welche Stabilität sie hat, also worum es dabei überhaupt geht, darum geht es eben jetzt. Der Vlaamsbelang, um mal mit so ein paar Rahmendaten anzufangen, ist eine Partei, die inzwischen fast 30 Jahre alt ist, rund 30 Jahre, also ihr 30-jähriger Geburtstag steht sozusagen kurz bevor. Der Vlaamsbelang ist eine Partei, die in Flandern, also in der nördlichen Hälfte Belgiens, nicht eine Partei ist, die man als Splitterpartei einstufen kann. Es ist eine Partei, die da auf 20% und mehr der Stimmen bei Wahlen kommt und die in der größten eindeutig flämischen Stadt des Landes, nämlich in Antwerpen, sogar die stärkste Partei überhaupt ist. Also die These, die gestern in der Diskussion geäußert worden ist, dass rechtsextreme Parteien sowieso nur eine Randexistenz in Europa hätten, das ist eine, die nur bis Aachen reicht und an der deutsch-belgischen Grenze ihre Gültigkeit schon völlig verliert. Vielleicht einfach um das nochmal, um die geografischen Verhältnisse einfach nochmal in Erinnerung zu rufen. Das ist, wenn man sich mit Belgien beschäftigt, immer ganz wichtig. Und es ist umso wichtiger, als Belgien ein Land ist, das zwar direkt an Deutschland grenzt, aber in Deutschland in hohem Maße unbekannt ist. In Belgien gibt es ganz einfach zwei verschiedene Landesteile, die sich erstmal durch die Sprache voneinander unterscheiden. Das ist einmal hier im Norden dieses rötlich gekennzeichnete Gebiet. Das ist ein Gebiet, in dem Niederländisch gesprochen wird und das Flandern heißt. Die südliche Hälfte, das ist die Wallonie. Dort wird Französisch gesprochen. Es ist das Gebiet, wo die Ardennen liegen, wo es bergig ist und was sich von der flandrischen, von der flämischen Ebene im Norden unterscheidet. Der Vlaamsbelang ist wie sämtliche flämischen Parteien natürlich so gut wie ausschließlich im Norden des Landes aktiv, also im niederländischsprachigen Bereich. Das heißt, alles, was ich jetzt über den Vlaamsbelang erzähle, bezieht sich erstmal auf Flandern, also auf diesen nördlichen Landesteil. Interessant ist bei diesem nördlichen Landesteil, ach, man sieht die Maus da so gut, oder wichtig ist, dass Brüssel mittendrin liegt, mehr oder weniger, also Brüssel liegt in Flandern. Bei Brüssel muss man immer sich in Erinnerung rufen, dass Brüssel zu 80% französischsprachig ist, also eine gewisse Sonderrolle in Flandern einnimmt. Hier ist dasselbe nochmal in einem etwas größeren Maßstab. Und diese Karte hier verweist schon auf den nächsten Punkt, nämlich auf den Punkt, dass einfach diese verschiedenen Gebiete in Belgien auch anders verstanden werden können als einfache Sprachgebiete, nämlich als Volksgruppen. Diese Terminologie, die den Begriff Volksgruppen verwendet, ist eine völkische Terminologie, also eine Terminologie, die davon ausgeht, dass die Menschheit sich primär unterscheidet, nicht nach sozialen Kriterien wie etwa Klasse oder Geschlecht, sondern nach biologischen Kriterien, nämlich nach der biologischen Abstammung. In dieser völkischen Terminologie ist es so, dass der Norden Belgiens, nämlich Flandern, dass das ein Gebiet ist, in dem nicht einfach nur Niederländisch gesprochen wird, also ein Gebiet, das eine bestimmte Sprache hat, sondern es ist nach völkischer Ansicht ein Gebiet, in dem das flämische Volk lebt. Also ein Volk, das sich von seiner biologischen Abstammung her von dem wallonischen Volk im Süden Belgiens, also dem französischsprachigen Teil, grundsätzlich unterscheidet. Diese Karte, die diese völkische Terminologie aufgreift, ist erschienen in der Nationalzeitung. Da habe ich sie rauskopiert und da wird solche Terminologie auch verwendet. Wobei sie natürlich nicht nur da verwendet wird. Übrigens, hier sind im Osten, da tief schwarz markiert, auch die deutschsprachigen Gebiete eingezeichnet, auf die wir, wenn ihr wollt, in der Diskussion gerne noch kurz eingehen können. Der Vlaams Belang, also diese Partei, die in Flandern vor allem stark ist, zeichnet sich dadurch aus, dass sie diese völkische Terminologie, wie man sie hier auch in der Nationalzeitung, aber natürlich längst nicht nur dort findet, dass er diese völkische Terminologie übernimmt. Der Vlaams Belang ist eine Partei, die durchaus völkisch orientiert ist, also die diese Ansicht auch vertritt, dass die Flamen, also die Bewohner und Bewohnerinnen Flanderns, ein Volk mit einer gemeinsamen Abstammung bilden, das sich von dem Volk der Wallonen im Süden Belgiens grundlegend unterscheidet. Von daher ist es natürlich auch so, dass die Flamen, zumindest soweit sie im Vlaams Belang organisiert sind oder ihn unterstützen, sagen, die Wallonen sind völlig anders drauf. Wir wollen mit den Wallonen eigentlich gar nicht so viel zu tun haben. Wir wollen erstens, dass nicht allzu viele Wallonen im Norden Belgiens wohnen und wir wollen zweitens, dass auch die Wallonen keinen Einfluss mehr auf unser staatliches Zusammenleben haben. Wir wollen also unseren eigenen Staat. Das ist eine Ansicht, die im Vlaams Belang zum Kernbestand gehört. Einmal die Ansicht, dass die Flamen ein eigenes Volk sind und dann auch die Ansicht, dass ihnen ein eigener Staat zusteht. Ich möchte jetzt kurz auf die Programmatik eingehen, wie sie der Vlaams Belang aus diesen Grundprämissen entwickelt. Aus diesen Grundprämissen entwickelt sich erstmal natürlich eine Politik, die sich in rassistischer Art und Weise gegen Migranten und Migrantinnen richtet. Das heißt beispielsweise in der Programmatik des Vlaams Belang, Zitat, Flandern ist kein Immigrationsgebiet. Der Vlaams Belang ist der Meinung, dass Flandern keine Politik führen darf, die weitere Immigranten anzieht. Immigranten, die in Flandern wohnen, müssen unsere Sprache lernen und sich unserer Kultur und unseren Gebräuchen anpassen. Wir wollen, dass Flandern sich verabschiedet vom, und jetzt kommt ein etwas eigentümliches Wort, das stammt aus einer Übersetzung, die der Vlaams Belang selbst gemacht hat, die sind manchmal etwas lustig. Also sie schreiben, wir wollen, dass Flandern sich verabschiedet von der misslungenen Knutschpolitik gegenüber Fremden, wie dies auch in anderen europäischen Ländern der Fall ist. Zitat Ende. Also der Vlaams Belang setzt sich ganz explizit für eine Politik ein, die Migranten und Migrantinnen am liebsten aus dem Land hat und ihnen auf jeden Fall das Leben schwer macht. Ich habe ein paar Propagandamaterialien des Vlaams Belang in Kopie mitgebracht, an denen man sich das bildlich verdeutlichen kann. Kein Stimmrecht für Fremdlingen, also für Ausländerinnen und Ausländer oder die Türkei in Europa, nein. Das wird dann auch seit Jahren eigentlich schon übertragen auf das Thema Islam, das hier durchaus rassistisch gemeint ist. Stopp den Islam oder hier ein Foto aus einer Demonstration in Köln, stopp die Islamisierung. Der Vlaams Belang hat dieses Thema, hat seinen Rassismus auch relativ stark auf ein Thema übertragen, mit dem es ihm gelungen ist, sehr viel Stimmen zu gewinnen. Er hat es nämlich auf die Innenpolitik übertragen und auf die Angst vor Kriminalität. Ein Propagandapunkt, mit dem der Vlaamsbelang stark geworden ist, ist das Versprechen, gegen Kriminalität vorzugehen. Kriminalität ist nach Ansicht des Vlaamsbelang allerdings ein, hier wäre so ein Bild, ne? Ein Wahlplakat des Vlaamsbelang, das das Gespenst einer um sich greifenden Kriminalität, also einer außergewöhnlich um sich greifenden Kriminalität, da an die Wand malt. Der Vlaamsbelang identifiziert Kriminalität ganz stark mit... Achso, haut hin jetzt. Ah, gut. Ja, also der Vlaamsbelang ist eine Partei, die Kriminalität auch ganz stark auf Migranten und Migrantinnen reduziert und eben sagt, wir müssen hier dringend Null Toleranz, das ist ein O-Ton Vlaamsbelang, im Inneren durchsetzen, das vor allem gegenüber Migrantinnen und Migranten. Der Vlaamsbelang sagt, Zitat in seiner Programmatik, die aufeinanderfolgenden Regierungen Belgiens haben die Wahrheit über die Ausländerkriminalität immer verschwiegen. Der Vlaamsbelang plädiert für eine effektive Ausweisung von kriminellen und illegalen Ausländern. Zitat Ende. Und der Vlaamsbelang ist natürlich auf Basis dieser völkischen Politik immer dafür, seinen eigenen Staat zu gründen. Zitat wieder aus der Programmatik, der Vlaamsbelang ist Verfechter einer Auflösung des belgischen Staates. Die Teilung der Skandinavischen Union in Norwegen und Schweden im Jahr 1905, die Teilung der Tschechoslowakei in die Republik Tschechien und Slowakei 1992 oder auch die Unabhängigkeit von Montenegro zeigen, dass es möglich ist, auf eine friedliche, demokratisch legitimierte und international anerkannte Weise die Auflösung eines Staates und die Unabhängigkeit zu erreichen. Zitat Ende. Also der Vlaamsbelang sagt, man muss diese Unabhängigkeit erreichen, also die staatliche Trennung. Und es gibt auch Modelle dafür, nämlich Beispiel Tschechoslowakei, Beispiel Jugoslawien, jetzt nicht die Kriege, die sind für den Vlaamsbelang kein Modell, sondern eben die Sezession Montenegros. Auch das kann man sich anhand von Propagandamaterialien verdeutlichen. Hier oben Volk wird Staat, ne, genau diese völkische Terminologie, das flämische Volk bildet auch seinen eigenen Staat. Und hier noch ein Zitat, das das Ganze ein bisschen auf die ökonomische Ebene fixiert, die natürlich eine sehr, sehr große Rolle spielt. Oben steht Flandern, sag ich mal, rentiert sich, die Wallonie verzehrt einfach das Geld. Hintergrund ist, dass Flandern, also der nördliche Landesteil, inzwischen um einiges reicher ist als die südliche Wallonie. Dazu komme ich später nochmal, und dass eine Trennung von Flandern und der Wallonie sich einfach tatsächlich für die Menschen im Norden lohnen würde, denn die Sozialtransfers in den Süden, die im Moment über die staatliche Umverteilung stattfinden, die würden dann schlicht und einfach flachfallen. Der Vlaamsbelang ist damit auch sehr konsequent. Der langjährige Vorsitzende Frank van Hecke ist mal in einem Zeitungsinterview gefragt worden, würden Sie gerne Teil einer belgischen Regierung werden? Und Frank van Hecke hat daraufhin ganz ehrlich gesagt, Zitat, unser Standpunkt ist klar und deutlich, der Vlaamsbelang würde nur dann in eine belgische Regierung eintreten, wenn dies die letzte wäre, also um die Teilung zwischen Flandern und der Wallonie zu regeln. Zitat Ende. Anders, sagt er, will er es nicht machen. Wenn man sich den Vlaamsbelang weiter anschaut, dann stößt man noch auf ein Thema, das wirklich wichtig ist, auch in Bezug auf die Geschichte des Vlaamsbelang, und dazu möchte ich später dann noch mehr sagen. Das Thema lautet laut Programmatik des Vlaamsbelang Demokratie und Meinungsfreiheit. Wer will schon gegen Demokratie und Meinungsfreiheit sein? Der Vlaamsbelang sagt, er ist es auch überhaupt nicht. Er will vor allem, dass verschiedene Meinungen, auch dissidente Meinungen, Zitat aus der Programmatik, die den Machthabern nicht gefallen, die gesellschaftliche Debatte bereichern dürfen. Zitat Ende. Nun fragt man sich natürlich, was meint der Vlaamsbelang mit Meinungen, die nicht diskriminiert werden dürfen, die auch offen geäußert werden dürfen müssen, die man diskutieren dürfen soll. Wenn man nachschaut, welche Meinungen der Vlaamsbelang damit anspricht, dann kommt man unter anderem auf eine Person, die lange Jahre im Vlaamsbelang sehr aktiv gewesen ist und in der Partei auch bis heute noch aktiv ist, nämlich ein gewisser Roland Raas. Der Mensch ist älter, ist 1934 geboren, ist lange in flämischen Parteien aktiv gewesen, auch für den Vlaamsbelang dann ins Parlament gegangen. Er ist Senator für den Vlaamsbelang geworden im Jahr 1995 Und er ist dann im März 2001 in einem Fernsehinterview zu seinem, naja, zu seinem Verhältnis zur Geschichte gefragt worden. Also wie er so die Geschichte sieht und wie er kritischere Phasen der belgischen und auch der deutschen Geschichte sieht. Und da hat er gesagt, Zitat, ich zweifle die Systematik der Vernichtung der Jüdinnen und Juden an und ich zweifle auch die Nummer der Toten an. Auch ob solche Lager wie Auschwitz alle als Vernichtungslager geplant waren. Zitat Ende. Ne, also eine Äußerung, die hier die Leugnung der Shoah oder zumindest die Infragestellung in einer indiskutablen Weise da erkennen lässt. Das sind Positionen, die im Vlaams-Belang in der Öffentlichkeit nicht gerne gesehen werden. Deswegen musste Roland Raas, nachdem diese Äußerung bekannt geworden ist, auch relativ rasch zurücktreten und darf seitdem nur noch im Hintergrund in der Partei aktiv sein. Es ist aber natürlich eine Position, die im Vlaams-Belang immer eine Rolle spielt und die auch in den Hinterzimmern immer wieder vertreten wird. Warum das so ist, das ist überhaupt nicht erstaunlich, das ist völlig logisch. Und das möchte ich gleich in einem größeren historischen Rückblick deutlich machen. Deswegen möchte ich da jetzt noch nicht näher drauf eingehen. Tatsächlich ist das natürlich ein Problem für den Vlaams-Belang, denn der Vlaams-Belang will aus dieser Ecke raus, in der man steckt, wenn man solche Äußerungen von sich gibt, wenn man einfach die Geschichte leugnet. Der Vlaams-Belang versucht, solche Äußerungen aus der Öffentlichkeit zu verbannen, sie eben nicht mehr öffentlich fallen zu lassen. Und der Vlaams-Belang versucht sogar, und das ist ein politisch sehr interessanter und sehr heikler Punkt, er versucht sogar, eine Annäherung an die jüdischen Gemeinschaften, die es beispielsweise in Antwerpen oder auch in Brüssel gibt. Der Vlaams-Belang versucht das, indem er sagt, Antisemitismus ist nicht sein Ding, er wäre nicht antisemitisch. Das stimmt nicht, kann man auch nachweisen, denke ich, dazu später mehr. Aber der Vlaams-Belang sagt, er sieht den Hauptgegner im Islam und wenn er sich gegen was richtet, dann ist es eben der Islam, gegen den er sich richtet. Das hat durchaus auch in den jüdischen Gemeinden in Antwerpen etwa zu Debatten geführt und führt auch immer wieder mal noch zu Debatten. Man konnte so eine Debatte vor nicht allzu langer Zeit beobachten, als in einer, in dem Fall israelischen Zeitung, ganz gezielt ein Vertreter des Vlaams-Belang interviewt worden ist, unter anderem auch zu dieser Thematik. Interviewt worden ist Philipp de Winter, also einer, der gerade auch für den rechtsextremen Flügel des Vlaams-Belang steht und weniger für den etwas weniger anstößigen Teil, den es inzwischen auch gibt. Philipp de Winter ist da gefragt worden in diesem Interview, was er denn sagen würde, ob es denn für Jüdinnen und Juden nicht sowieso ausgeschlossen sein müsste, eine xenophobe, also eine ausländerfeindliche Partei zu wählen. Und de Winter hat dann geantwortet, Xenophobie, also Ausländerfeindlichkeit, wäre überhaupt nicht das Wort, das er für den Vlaams-Belang verwenden würde. Wenn er was verwenden würde, dann den Begriff islamophob, also islamfeindlich. Und das wäre ja wohl was, was absolut korrekt und wählbar wäre. Dass der Vlaams-Belang natürlich trotzdem eine starke antisemitische Komponente hat, das möchte ich dann im Anschluss an den historischen Teil näher entwickeln. Überhaupt ist es, wenn man sich mit dem Vlaams-Belang beschäftigt, so dass man auf eine ganze Reihe von Personen stößt, die doch einen sehr, naja, merkwürdigen Charakter haben. Das hier übrigens Roland Raas, der die Shoah in Frage stellt öffentlich und deswegen zurücktreten musste im Vlaams-Belang. Ein anderer sehr spaßiger Mensch ist hier der Mensch im Vordergrund, ein gewisser Bart Deby. Bart Deby wird übrigens nicht auftauchen jetzt am übernächsten Wochenende hier in Köln, weil er möglicherweise dann schon im Knast sitzt. Wenn er Glück hat, wird das erst später der Fall sein, aber nach Deutschland fahren wird er wohl nicht mehr. Die Ursache dafür konnte man im letzten Jahr schon ausgerechnet hier in der Lokalpresse sehr ausführlich lesen. Ich möchte jetzt tatsächlich ein kleines Stück zu Bart Deby aus der hiesigen Lokalpresse zitieren. Ich finde das sehr spaßig, denn seit Pro Köln das Kölner Establishment nervt, indem es ihm Stimmen abzieht und auch droht, Geld abzuziehen, seitdem ist das Kölner Establishment stinksauer auf Pro Köln und seitdem kann man in Kölner Stadtanzeiger oder auch in anderen Kölner Medien Artikeln über Pro Köln lesen, die man sonst selten in der bürgerlichen Presse findet, also wirklich von einer guten Qualität. Ich möchte deswegen hier, weil das da durchaus brauchbar ist, ein Stück aus dem Kölner Stadtanzeiger zitieren. Der schreibt über Bart DeBi und das Gerichtsverfahren gegen ihn: Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Ex-Polizist, DeBi war nämlich Polizist, sich der Körperverletzung im Dienst schuldig gemacht hat, Vernehmungsprotokolle fälschte und übertriebene polizeiliche Gewalt anwandte. Getroffen hat es meistens Ausländer, wie etwa die türkische Familie Uludogan. Vor 4 Jahren randalierten Betrunkene vor deren Haustür. Die Familie ging dazwischen und rief die Polizei um Hilfe. Die erschien in Gestalt von Bart DeBi, nahm die, Zitat, türkischen Kriminellen, Zitat Ende, auf der Stelle fest, also die Familie, die da um Hilfe gerufen hat, und misshandelte sie auf der Wache. Die Polizisten ließen sich vernehmen, die Schafe sind da, jetzt kann das Opferfest beginnen. Nicht nur dieser Übergriff wurde DeBi vorgehalten. Für die Zeit zwischen 1999 und 2003 meldeten sich 27 Opfer. Von illegalen Hausdurchsuchungen, Diebstahl und gefälschten Polizeiberichten war die Rede. DeBi hingegen spricht auch heute noch davon, dass er lediglich die, Zitat, Müllbezirke der Stadt aufräumte, Zitat Ende, findet, dass die Richter blanken Unsinn erzählen und sieht sich als Opfer eines Komplotts, Zitat Ende. DeBi ist übrigens Sicherheitsexperte des Flamsbelang. In dem Bericht des Kölner Stadtanzeigers wird noch berichtet, dass DeBi seit Jahren polizeiintern Elfmeter-Bart genannt worden ist, weil er immer irgendwelche festgenommenen Verdächtigen getreten hat. Bart DeBi, also einer, mit dem man es zu tun hat, wenn man es mit dem Flamsbelang zu tun hat, hier auf einer Veranstaltung von Pro Köln in Köln. Bart DeBi hier auch auf einem Treffen mit Pro Köln. Man hat es, wenn man es mit dem Flamsbelang zu tun hat, durchaus nicht nur mit so Leuten wie Bart DeBi zu tun, die Gewalt im Amt ausüben, sondern auch mit einer anderen Form von Gewalttätern, auch wenn der Flamsbelang das immer zu verstecken versucht. Es ist durchaus so, dass Kontakte zu belgischen Nazischlägern seitens des Flamsbelang immer wieder dokumentiert werden. Ein Beispiel, das vor 2 Jahren relativ große Wellen geschlagen hat, ist der Mord an 2 Menschen in Antwerpen gewesen. Da ist ein 18-Jähriger, also ein junger Mann, mit einer Knarre früh aufgestanden, durch die Gegend gelaufen und hat 2 Menschen erschossen. Eine Frau aus Mali mit dunkler Haut, die hat er erschossen, weil sie dunkle Haut hatte. Daneben hat er erschossen ein 2-jähriges Mädchen. Das hat er aus Versehen erschossen, hat er hinterher gesagt. Die wäre nur zum falschen Ort am falschen Zeitpunkt, zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen. Eigentlich hätte er nur Dunkelhäutige erschießen wollen. Dieser Fall hat für ziemlich viel Aufsehen europaweit gesorgt, also schlicht und einfach ein rassistischer Doppelmord. Und brisant ist gewesen, dass dieser Mörder, der damals auch festgenommen wurde, eigentlich direkt aus dem Flamsbelang-Milieu stammt. Er ist nicht selbst Mitglied des Flamsbelang gewesen, aber wenn man sich einfach so sein familiäres Milieu anschaut, das er eine Rolle spielt, er ist gerade 18 Jahre alt gewesen zum Tatzeitpunkt, dann stellt man fest, dass sein Vater eines der ersten Mitglieder dieser Partei gewesen ist, dass eine Tante für den Flamsbelang im Parlament sitzt und dass das nicht nur 2 Einzelfälle in der Familie sind, sondern dass es sich um so eine richtige Familientradition handeln muss. Denn der Großvater dieses 18-jährigen Mörders hat im Zweiten Weltkrieg als Freiwilliger an der Ostfront für Deutschland gekämpft. Also war Mitglied in einem freiwilligen SS-Verband in Flandern. Man sieht also, dass dieses Milieu, dieses Flamsbelang-Milieu, durchaus auch wirklich mörderische Gewalt hervorbringen kann. Man sieht übrigens auch hier an diesem Punkt, worauf ich gleich näher noch eingehen möchte, nämlich die Verbindung zur alten SS-Kollaboration und überhaupt zur Kollaboration mit den Deutschen, die für den Flamsbelang sehr, sehr wichtig ist. Es gibt auch immer wieder sehr enge Beziehungen des Flamsbelang zur extremen Rechten in Deutschland. Man kann, wenn man sich einfach mal einen beliebigen Punkt raussucht, um es festzumachen, dann kann man sich einfach mal rechtsextreme oder weit rechts stehende Zeitungen und Zeitschriften anschauen. Dann findet man beispielsweise, wenn man nur die Junge Freiheit und die Nationalzeitung der letzten 3 Jahre mal durchschaut, dann stellt man fest, es hat im Mai 2004 ein Interview mit nicht dem hier, sondern dem da in der Jungen Freiheit gegeben, mit Frank Vanhecke, dem langjährigen Vorsitzenden des Flamsbelang. Man stellt fest, dass 5 Monate später Frank Vanhecke schon wieder von der Jungen Freiheit interviewt wurde. Ein Jahr später ist Philipp de Winter, der hier in der Jungen Freiheit interviewt worden, Philipp de Winter, der Fraktionsvorsitzende des Vlaams Belang im flämischen Parlament ist, aber der eigentlich der führende oder sagen wir mal so einer der führenden Köpfe des Vlaams Belang ist, auch das Aushängeschild schlechthin. Er ist wahrscheinlich der bekannteste Politiker des Vlaams Belang überhaupt. Philipp de Winter hat einen Monat nach seinem Junge Freiheit-Interview ein Interview in der Nationalzeitung gehabt. 5 Monate später findet man wieder ein Interview mit ihm in der Jungen Freiheit. Ein halbes Jahr später ein Interview mit Frank van Hecke in der Jungen Freiheit. Noch ein halbes Jahr später wieder ein Interview mit einer Politikerin des Vlaams Belang in der Nationalzeitung. Also man könnte diese Liste beliebig fortsetzen, man könnte diese Liste auch mit organisatorischen Kontakten fortsetzen. Ich möchte ganz am Schluss noch mal ein bisschen auf die spezifischen Kontakte hier nach Köln eingehen, aber man sieht jetzt schon, die Zusammenarbeit mit der extremen Rechten in Deutschland ist sehr, sehr eng. Hier übrigens eine dritte Figur, die sehr wichtig für den Vlaams Belang ist, Gerolf Annemans. Einer, der eher aus dem katholischen Milieu kommt, aber dazu vielleicht auch später noch, wenn die Zeit reicht. Ja, halt, bevor ich hier zu einem geschichtlichen Überblick komme, der vielleicht die Dichte der Beziehungen nach Deutschland deutlich macht, vielleicht noch eine Anmerkung. Der Vlaams Belang ist jetzt nicht eine Partei, die einfach so nur im Rechtsaußenmilieu zu verankern ist. Natürlich ist sie da voll zu verankern, aber der Vlaams Belang ist eine Partei, die immer auch Kontakte in die flämische Bourgeoisie hatte, die beispielsweise im Bürgertum in Antwerpen immer fest verankert war und die das inzwischen auch ganz deutlich erkennen lässt. Interessant ist eine Entwicklung, die eigentlich vor 2 Jahren angefangen hat. Anfang 2006, das wurde hier in Deutschland dann auch sogar medial über Arte, also über das Fernsehen vermittelt. Es gab also eine gewisse Aufmerksamkeit dafür. Anfang 2006 ist ein gewisser Bruno Falkeniers an die Öffentlichkeit getreten. Der Mensch hat damals eines der größten Transportunternehmen in den Hafen von Antwerpen gemanagt. Und das heißt schon was, denn der Hafen von Antwerpen ist der zweitgrößte in Europa. Also es handelt sich bei Bruno Falkeniers durchaus um einen, der in der Wirtschaft was zu sagen hat, keine Randfigur. Jetzt vielleicht nicht sowas von der Marke Hans-Olaf Henkel hier in Deutschland, aber durchaus schon hoch anzusiedeln. Bruno Falkeniers hat gesagt, ja, die flämische Wirtschaft entwickelt sich ja sehr dynamisch und auch sein Unternehmen profitiert davon, auch andere Unternehmen, aber man will doch gerne noch mehr davon profitieren und man möchte eigentlich, dass diese ganzen Zahlungen an die Rückständige immer noch von der früheren Schwerindustrie geprägten Wallonie, dass diese Transferleistungen doch ein bisschen aufhören. Weil wenn diese Transferleistungen aufhören, dann könnte man die flämische Wirtschaft noch viel besser in Gang bringen und noch viel größere Profite erzielen und das Land würde noch viel reicher werden. Bruno Falkeniers hat also damals gesagt, wir müssen die Wallonie loswerden. Und er hat das nicht nur allein gesagt, sondern er hat sich mit 50 zum Teil bekannten flämischen Unternehmen zusammengetan. Die haben gemeinsam öffentlich dafür plädiert, endlich die Wallonie loszuwerden. Ja, und Bruno Falkeniers ist auch einer, der immer schon im Vlaams Belang Mitglied war und der inzwischen den Vorsitz dieser Partei übernommen hat. Seit diesem Frühjahr ist nicht mehr Frank van Hecke der Vorsitzende des Vlaams Belang, sondern gewählt worden ist Bruno Falkeniers, also einer, der direkt aus der belgischen Wirtschaft kommt, direkt aus dem Antwerpener Establishment, wenn man so will, und der verdeutlicht, dass der Vlaams Belang nicht einfach nur eine Partei ist, die irgendwo weit rechts angesiedelt ist, sondern dass es eine Partei ist, die durchaus inzwischen in der Lage ist, die Brücken zu schlagen zwischen ganz weit rechts und der bürgerlichen Mitte, der ökonomischen Mitte, wenn man so will. Wenn man diese Phänomene erklären will, wie das zustande kommen kann, dass diese Brücke in Flandern funktioniert, dass auf der anderen Seite so eine enge Bindung an Deutschland da ist und dass es bei all dem Vlaams Belang gelingt, ein so großes Spektrum an Wählern und Wählerinnen an sich zu binden, dann, glaube ich, muss man sich mit der Geschichte der flämischen Bewegung befassen. Denn also diese Geschichte erklärt all diese Phänomene, das wäre zumindest meine These. Und wenn man diese Geschichte nicht kennt, wird man das alles auch nicht richtig einordnen können. Man wird auch, das wäre auch meine These, vielleicht können wir das nachher noch diskutieren, man wird auch die europaweiten Bündnisse nicht richtig einordnen können, die sich gerade anbahnen. Und man wird auf der anderen Seite auch verstehen, warum, und das ist ja gestern Abend dann noch aufgetaucht, ein Punkt, warum sich beispielsweise der Front National innerhalb dieser Bündnisse gerade recht schwer tut und da nicht an vorderster Front vorhanden ist. Aber dazu vielleicht später. Die Geschichte der flämischen Bewegung fängt letztlich an Mitte zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts. Der Löwe von Flandern ist der Name eines Buches, das 1838 verfasst worden ist von einem Schriftsteller namens Hendrik Conscience. Dieser Schriftsteller hat damals für sich praktisch Flandern entdeckt, die niederländische Sprache entdeckt. Er hat gesagt, die niederländische Sprache ist eine Sprache, die viel zu gering geschätzt wird, und er hat in gewisser Hinsicht auch recht gehabt. Denn damals, um die Mitte des 19. Jahrhunderts, ist es tatsächlich so gewesen, dass Flandern der bei weitem ärmere Landesteil gewesen ist. Damals war die Wallonie im Süden, also beispielsweise Städte wie Charleroi, das waren, oder auch Liège, das ehemalige Lüttich, das waren Städte, die richtig geboomt haben, wo die Industrie voll im Schwung war, die richtig reich geworden sind und die ökonomisch gesehen Flandern damals total abgehängt haben. Flandern war ein rückständiger Landesteil, Flandern war der deutlich ärmere Landesteil, Flandern war der Landesteil, in dem Menschen gelebt haben, denen es im Durchschnitt weniger gut ging, die also durchaus benachteiligt waren. Und Leute wie eben Conscience oder auch andere haben gesagt, das ist ein Landesteil, der wird benachteiligt, aber das ist eigentlich schade, denn der hat eine eigene Kultur und der hat so eine niederländische Sprache, die eigentlich sehr schön ist und eine sehr interessante Kultur, die man auch stützen muss. Ja, und diese Leute, das waren hauptsächlich irgendwelche Intellektuellen, also Schriftsteller, Lehrer, die haben damals eben angefangen, sich um Flandern, die niederländische Sprache dort, zu bemühen, und das waren so die Ausgangspunkte für eine entstehende flämische Bewegung, die dann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts stärker geworden ist. Da haben dann nämlich auch Leute aus der entstehenden flämischen Bourgeoisie gesagt, wir sehen das überhaupt nicht mehr ein, dass wir vor Gericht beispielsweise oder auch in der Politik immer nur Französisch reden sollen, weil der dominierende Landesteil die Wallonie ist, sondern, das haben die damals gesagt, wir wollen vor Gericht beispielsweise oder eben auch in der Politik oder überhaupt in der Öffentlichkeit auch Niederländisch sprechen dürfen. Wir wollen also auch für unsere Schulen solche Rechte haben. Wir wollen die niederländische Sprache stärken. Es ist dann entstanden ein Kampf darum, dass eben auch in offiziellen Einrichtungen, in Bildungseinrichtungen und alles, was damit zusammenhängt, auch vor Gericht eben Niederländisch gesprochen werden darf. Es ist so eine Art Sprachenkampf entstanden, aus dem sich dann die frühe flämische Bewegung gebildet hat. Forciert worden ist diese flämische Bewegung vor allem nach 1870-71, und zwar nicht zuletzt deswegen, weil damals das gerade entstehende Deutsche Reich Frankreich platt gemacht hat. Die französische Sprache in Belgien, die ja heute in der Wallonie eben noch die übliche Sprache ist, wird sehr häufig identifiziert mit Frankreich und mit französischem Einfluss in Belgien. Als Frankreich 1870-71 von den Deutschen was auf die Rübe gekriegt hat, so haben das die Flamen damals gesehen, da haben sie sich natürlich gefreut und haben gesagt, okay, die Franzosen haben jetzt auf die Rübe gekriegt, wir wollen jetzt erst recht unsere niederländische Sprache sprechen dürfen, vor Gericht, in den Schulen und so weiter, und wir setzen uns jetzt weiter stark dafür ein, und tatsächlich hat dieses Moment zur Stärkung der flämischen Bewegung beigetragen. Diese flämische Bewegung, die durchaus damals schon einen völkischen Touch hatte, gerade bei so Intellektuellen, die sich zum Teil auch an Herder angelehnt haben, also an welche, die eigentlich als deutsche völkische gelten. Diese völkische Bewegung ist durchaus auch wahr, oder in Teilen völkische Bewegung, ist durchaus auch wahrgenommen worden von der völkischen Rechten in Deutschland. Und da, gegen Ende des 19. Jahrhunderts, liegen jetzt schon die Wurzeln für die engen Beziehungen zwischen der flämischen Bewegung und der völkischen Rechten in Deutschland. Da ist es nämlich so gewesen, dass Organisationen wie der Alldeutsche Verband etwa in Richtung Westen aktiv geworden sind. Der Alldeutsche Verband war ja bekanntermaßen eine Vereinigung, die versucht hat, überall in aller Welt das Deutschtum zu stärken und das Deutschtum überall halt hochzubringen. Von Brasilien bis China. Und der Alldeutsche Verband hat entdeckt, aha, es gibt in Belgien auch sehr viele Menschen, die sprechen zwar nicht Deutsch, aber die sprechen Niederländisch. Und Niederländisch, das haben Ideologen des Alldeutschen Verbandes gesagt, das ist ja fast Plattdeutsch, also ich meine, im Prinzip ist es auch Deutsch, ne? Also kann man ruhig dazu zählen. Also hat der Alldeutsche Verband gesagt, in den 1890er Jahren, wir starten jetzt eine gezielte Kooperation mit dieser flämischen Bewegung, die ja ihre niederländische Sprache stärken will. Wir arbeiten mit denen zusammen. Es gab damals Leute wie einen gewissen Fritz Blei, einen früheren Kolonialfunktionär, der zum Alldeutschen Verband gegangen ist und dann ein Buch geschrieben hat. Der hat sich für die Bildung eines, Zitat, germanischen Staatenbundes ausgesprochen, der neben dem Deutschen Reich als Führungsmacht auch Holland, Belgien, Österreich und die Burenstaaten Südafrikas, also die niederländischen Kolonien, umfassen sollte. Fritz Blei, Blei mit EY. So wie die vergangene Generation die Einheit Deutschlands geschaffen hat, ist es der gegenwärtigen vorbehalten, das gesamte Germanentum zu einem größeren Ganzen zusammenzuführen. Und als Grundlage hat Fritz Blei eben eine geistige Annäherung der Plattdeutschen einerseits und der niederländischsprachigen Holländer und Flamen andererseits gefordert und gesagt, man muss eine gemeinsame niederdeutsche Schriftsprache schaffen. Es ist damals ganz gezielt begonnen worden, von Deutschland aus nach Flandern reinzuwirken. Vor allem der Alldeutsche Verband hat es getan. Man kann das in Tagungsberichten nachlesen dieses Verbandes. Die schreiben beispielsweise in ihrem Jahresbericht aus dem Jahr 1900. Nachdem wir seit Jahren den Boden vorbereitet haben für eine Annäherung der Niederdeutschen in Belgien und Holland, sehen wir jetzt die Früchte unserer Tätigkeit reifen. Zitat Ende. Die Früchte sind in der Form gereift, dass in Deutschland irgendwelche flämischen Vereinigungen sich gegründet haben, dass es flämische Kulturvereine gab, dass man sich hier, vor allem im Rheinland übrigens, das ist eine regional sehr, sehr interessante Geschichte, dass man sich im Rheinland sehr stark beschäftigt hat, mit Flandern da auch rübergefahren ist, auch Bücher wie hier den Löwen von Flandern gedruckt hat. Übrigens, dieses Buch habe ich jetzt nicht ganz unabsichtlich hier als Titel auf dem Bild mitgebracht. Dieses Buch ist vor allem aufgelegt worden während des Ersten Weltkriegs, ganz stark, und dann wieder kurz vor und während des Zweiten Weltkriegs, also genau in den Phasen der aggressivsten Formen deutscher Westexpansion. Da hat dieses Buch als Dokument der flämischen Bewegung in Deutschland seine größten Auflagen erlebt. Ja, ich habe es jetzt schon gesagt, während des Krieges ist es sehr stark verbreitet worden. Tatsächlich ist es so, dass Belgien in den Kriegszielen des Deutschen Reiches eine wichtige Rolle gespielt hat. Unter anderem gibt es eine Kriegszieldenkschrift von Bethmann Hollweg, dem damaligen Reichskanzler, hier abgebildet auf diesem Bild. In dieser Kriegszieldenkschrift vom September 1914 steht drin, zu Belgien, Zitat, Angliederung von Lüttich und Verviers an Preußen, eines Grenzstriches der Provinz Luxemburg an Luxemburg. Zweifelhaft bleibt, ob Antwerpen mit einer Verbindung nach Lüttich gleichfalls zu annektieren ist. Gleichviel, jedenfalls muss ganz Belgien, falls es auch als Staat äußerlich bestehen bleiben sollte, zu einem Vasallenstaat herabsinken, in etwa militärisch wichtige Hafenplätze für die deutsche Flotte freimachen, seine Küste militärisch zur Verfügung stellen, wirtschaftlich zu einer deutschen Provinz werden. Bei einer solchen Lösung, die die Vorteile der Annexion, nicht aber ihre innenpolitisch nicht zu beseitigenden Nachteile hat, kann französisch Flandern mit Dünkirchen, Calais und Boulogne mit großenteils flämischer Bevölkerung diesem veränderten Belgien ohne Gefahr angegliedert werden. Den militärischen Wert dieser Position England gegenüber werden die zuständigen Stellen zu beurteilen haben. Zitat Ende. Zitat aus der deutschen Kriegszieldenkschrift von Bethmann Hollweg vom September 1914. Der Zweite Weltkrieg kommt gleich. Man sieht also, es spielt bei den Kriegszielen ganz klar die Überlegung eine Rolle, dass man in Belgien die flämischen Gebiete nutzt, dass man sie vor allem nutzt, um die eigenen Stellungen gegenüber England, gegenüber Großbritannien zu stärken. Und es spielt auch eine Rolle die Überlegung, dass man vielleicht diese Teile, die man militärisch unter anderem gegen Großbritannien nutzen will, nicht einfach annektiert, sondern dass man sie irgendwie anders beherrscht. Und da spielt die Überlegung eine Rolle, an die flämische Bewegung anzudocken. Die Grundüberlegung war ganz einfach. Man hat damals gesagt, diese flämische Bewegung, die man ja ideologisch als niederdeutsche Bewegung irgendwie dem Deutschtum zuschlagen kann, die versucht ja seit Jahrzehnten schon möglichst große Unabhängigkeiten gegenüber der französisch dominierten Wallonie zu erhalten. Wenn man diesen Leuten als militärische Besatzungsmacht diese Autonomie einfach verschafft, dann werden die dankbar sein und dann werden die immer im deutschen Sinne handeln. Und wenn sie das nicht tun, wird man sie dazu bringen können, dass sie das tun. Und genauso ist es dann auch versucht worden. Es ist tatsächlich so gewesen, dass während des Ersten Weltkrieges die deutsche Besatzungsmacht der flämischen Bewegung Vorteile eingeräumt hat. Ein bekanntes Beispiel ist, dass ein langjähriges Ziel dieser flämischen Bewegung von den Deutschen durchgesetzt worden ist. Es gab damals, es gibt auch heute noch eine Universität in Gent. Das ist damals eine der größten belgischen Universitäten gewesen. Ich glaube, es ist sie auch heute noch. Aber das Entscheidende ist, dass sie damals das war und dass sie damals eine französischsprachige Universität war, wie sämtliche Universitäten in Belgien. Die flämische Bewegung wollte schon lange, dass die Universität in Gent niederländischsprachig wird, dass also die flämische Bourgeoisie auch eine Möglichkeit hat, sich in der eigenen Sprache an einer Universität ausbilden zu lassen. Ja, und die Deutschen haben durchgesetzt, dass die Universität in Gent niederländischsprachig wird. Sie haben auch sonst einige Zugeständnisse gemacht. Unter anderem haben sie 1917, dann relativ spät, aber sie haben es dann eben getan, einen Rat von Flandern gegründet, also da eine Selbstverwaltungsorganisation, sofern man unter einer militärischen Besatzung von Selbstverwaltung sprechen kann. Das ist natürlich auch Quatsch, aber es ist eben eine eigene flämische Organisation gewesen. Ja, und interessant ist jetzt, wie die flämische Bewegung darauf reagiert hat. Sie hat unterschiedlich darauf reagiert. Ein bestimmter Teil dieser flämischen Bewegung hat gesagt, okay, wir konnten uns gegen die Wallonie, gegen die Französischsprachigen noch nie durchsetzen. Jetzt sind die Deutschen da und haben das große Sagen. Die geben uns die Möglichkeit, uns durchzusetzen. Also, warum sollen wir nicht mit den Deutschen kollaborieren? Sie haben es getan. Es gibt einen Teil der flämischen Bewegung, die sogenannten Aktivisten. Aktivisten deswegen, weil sie aktiv mit der Besatzungsmacht kollaboriert haben. Die aktivistische Strömung ist eine, die eben, ich habe es gerade gesagt, ihren Namen daher hat, dass sie eben mit den Deutschen kollaboriert hat und die dann auch weiterhin sehr wichtig geblieben ist für die flämische Bewegung. Ein Vertreter dieser flämischen Bewegung, dieser Aktivisten, ist der Herr hier, August Borms. Er hat während des Ersten Weltkrieges mit den Deutschen kollaboriert, ist übrigens auch häufig zu Propagandaveranstaltungen hier im Rheinland gewesen, hat halt hier im Rheinland dann für Flandern und für die Kooperation der Deutschen mit der flämischen Bewegung geworben, ist in Krefeld aufgetreten, ich glaube, ist auch in Köln aufgetreten. Nach dem Weltkrieg hat er dafür richtig Ärger gekriegt, ist bestraft oder sollte bestraft werden. Dazu später mehr. Er ist dann nach dem Zweiten Weltkrieg, in dem er so aufgetreten ist, also vor einer SS-Rune und in dem er wieder kollaboriert hat mit den Deutschen, danach ist er dann hingerichtet worden. Allerdings ist es so, dass der Hinrichtung von August Borms heute immer noch in radikaleren Teilen der flämischen Bewegung gedacht wird. Das ist ein Plakat, das zum 9. April 2006 geklebt worden ist. 60 Jahre Erinnerung an die Hinrichtung von August Borms, der bis heute noch in radikaleren Teilen der flämischen Bewegung hochgehalten wird. Hier sieht man schon an dem Punkt, die Tradition der Kollaboration mit den Deutschen ist bis heute noch sehr präsent. Die Erinnerung daran ist sehr präsent. Sie spielt bis heute eine sehr, sehr wichtige Rolle. Gut, aber zurück zum Ersten Weltkrieg. Der Aktivismus war nicht die einzige Strömung. Eine andere Strömung, die man erwähnen muss, weil sie wichtig gewesen ist für die flämische Bewegung, das war die sogenannte Frontbewegung. Das waren welche, die jetzt gar nicht mit den Deutschen kollaboriert haben. Das gab es damals auch. Das waren vor allem Soldaten. Es ist damals in der belgischen Armee, die versucht hat, die letzten Reste des Landes gegen die Deutschen zu verteidigen, so gewesen, dass die führenden Positionen, wie überall im Staat, vor allem französischsprachige inne hatten. Also die Offiziere haben Französisch gesprochen, die höheren Ränge haben Französisch gesprochen und die niederen Truppen waren in hohem Maße niederländischsprachig dominiert, also Flamen, die eben auf den niederen Rängen gekämpft haben und dort auch häufig verheizt worden sind. Und innerhalb dieser flämischen Truppen gab es eine Bewegung von Leuten, die gesagt haben, wir werden hier verheizt, okay, wir kämpfen gegen die Deutschen, wir machen das auch weiter, aber wir wollen dafür nach dem Krieg dann auch gewisse Sprachrechte haben. Wir wollen also unsere flämische Autonomie gestärkt bekommen. diese Frontbewegung ist tatsächlich was, was für die flämische Bewegung damals wichtig gewesen ist, also eine Tradition, die nicht der Kollaboration mit den Deutschen verhaftet war, die damals noch eine starke Rolle gespielt hat während des Ersten Weltkrieges. Der erste, halt, mit dem sind wir schon zu weit, der Erste Weltkrieg war zu Ende. Die Lage war so, dass die flämischen Kollaborateure damals nicht allzu lange gebraucht haben, um sich zu konsolidieren. Sie haben schon 1919 an der Gründung einer neuen flämischen Partei mitgewirkt, an der sogenannten Frontpartei. Das war die erste große politische Partei des flämischen Separatismus. August Borms, der hier dessen Erinnerung hier dieses Plakat gewidmet ist, ist 1928, also man muss sich Erinnerung rufen, er war einer der führenden Kollaborateure des Ersten Weltkrieges. 1928 ist er schon in Antwerpen bei Wahlen wieder angetreten und hat damals die meisten Stimmen gekriegt. Also die Antwerpener Bourgeoisie hat schon 1928 gesagt, ist uns völlig egal, ob der Mensch mit den Deutschen kollaboriert hat oder nicht. Er hat die flämische Sache vorangetrieben und dafür wählen wir ihn. Er hat, wie gesagt, 1928 schon Mehrheiten dafür gekriegt. 1929 gab es dann eine generelle Amnestie für Kollaborateure. Auch August Borms hat davon profitiert. Und in den 30er Jahren ist die flämische Bewegung dann auch in Kollaboration mit den Deutschen dann wieder richtig stark geworden. Ich möchte zwischendurch noch ein kleines Zitat einschieben aus einer Arbeit, die deutsche Flamenpolitik, wie sie auch genannt wird, wissenschaftlich untersucht hat und folgendes Fazit zur Situation unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg und nach der deutschen Niederlage zieht. Zitat: Die Flamenpolitik während des Ersten Weltkriegs hatte einen Präzedenzfall deutsch-flämischer Zusammenarbeit geschaffen, mit dem erstmals Deutschland als potenzieller Bündnispartner in den Gesichtskreis einiger flämischer Nationalisten rückte. So wandten sich einige Ex-Aktivisten, etwa de Knöth und Meert, kaum ein halbes Jahr nach der deutschen Niederlage bereits wieder um Unterstützung an das Auswärtige Amt in Berlin. Zitat Ende. Also man sieht, die flämische Bewegung hat hier direkt mit den deutschen Staatsapparaten zusammengearbeitet, auch schon während des Ersten Weltkrieges und auch unmittelbar danach wieder. Und das wird auch aus der Untersuchung deutlich, die ich gerade zitiert habe. Nach 1925 sind diese Kontakte inklusive der deutschen Staatsapparate zur flämischen Bewegung wieder richtig intensiviert worden und auch auf eine außenpolitisch relevante Ebene gehoben worden. Die flämische Bewegung hat sich in den 30er Jahren weiter radikalisiert, auch in einem durchaus nationalsozialistischen Sinn. Es ist beispielsweise 1931 eine Organisation gegründet worden, die Verdinasso abgekürzt wird. Sie hat sich, also das heißt ausgeschrieben, Verbund der Dieze Nationalsolidaristen. Nationalsolidaristen, man sieht, es ist eine Strömung hier am Werk gewesen, die auch in Deutschland in oder im Umfeld der NSDAP tätig gewesen ist. Die hat sich vor allem stark auf Leute bezogen, die hier auch als konservative Revolution bezeichnet werden. Diese Bewegung hat dann auch relativ klar gesagt, wir wollen nicht unbedingt nur einen eigenen Staat Flandern, sondern wir wollen mehr. Wir wollen eigentlich, dass alle Niederdeutschen sich zusammenschließen, die in dieser Terminologie mit dem Wort Diez bezeichnet werden, also die Diezen. Da wird dann gesagt, dazu gehört nicht nur Flandern, sondern auch die Niederlande. Man muss eigentlich Flandern und die Niederlande zusammenschließen. Übrigens, kleiner Einschub, genau diese Forderung hat vor 3 oder 4 Monaten ein niederländischer Politiker aufgestellt. Es ist also keine Sache, die heute völlig aus der Welt wäre. Aber in den 30er Jahren haben die gesagt, wir wollen nicht nur Flandern und die Niederlande zusammenschließen, sondern wir wollen da durchaus noch einen Teil Frankreichs dran haben, nämlich das Gebiet um Dunkerque herum, wo tatsächlich eine niederländischsprachige Minderheit vorhanden ist. Und sie haben gesagt, eventuell schließen wir da auch direkt noch Luxemburg an, um da so einen großen Verbund zu kriegen von Luxemburg im Süden über eben Dünkirchen, wie es dann genannt wird, im Westen bis nach an die niederländische Nordseeküste im Norden. Das waren Pläne, die damals im Schwange waren, die auch durchaus ein Debattenthema waren beim Vlaams Nationalverbund, dem VNV, wie man es abkürzt. Das ist eine Organisation, die damals mit der NSDAP kollaboriert hat, seit ihrer Gründung im Jahr 1933, die auch nach ähnlichen Prinzipien organisiert war. Ihr Führer, Leider, wie das in der flämischen Sprache heißt, war Staff de Klerk, der hier auf diesem Bild zu sehen ist. Staff de Klerk hat den Teil der flämischen Bewegung, der seiner Partei VNV sich angeschlossen hat, in die Kollaboration mit den Deutschen nach der Besetzung Belgiens 1940 geführt. Übrigens ist das eine Partei gewesen, die alles andere als schwach war. Sie hat 1936 fast 14% bei Wahlen gekriegt. Das ist jetzt nicht übermäßig viel, das ist aber auch nicht wirklich wenig. Staff de Klerk, hier nochmal auf einem Propagandaplakat. Staff de Klerk, der die flämische Bewegung bzw. einen Teil derselben in die Kollaboration mit den Deutschen geführt hat, hier auf einem Plakat aus dem Jahr 2004, das an ihn erinnert, also auch so ein Gedenkplakat. Man sieht hier dran, Staff de Klerk spielt für den radikaleren Teil der flämischen Bewegung durchaus bis heute noch eine Rolle. Es ist auch hier wieder die Tradition der Kollaboration mit den Deutschen, die sich eben da erkennen lässt. Es gab... das hier, dieser gelbe Löwe ist... Dieser Kreis, das... bin ich jetzt gerade überfordert, was das bei denen gerade bedeutet. Der Löwe ist einfach der flämische Löwe, der, lass mich noch ein paar Sachen zurückgehen, hier, nicht drauf ist. Auf den meisten Buchtiteln des Löwen von Flandern ist er drauf, weil das einfach der flämische Löwe ist. Ja. Nur eine kurze Ergänzung mit der Wahl, dass die 37% bekommen haben 1936, das war zeitgleich die Wahl, bei der die gesamtbelgischen Faschisten den größten Erfolg mit 11% hatten. Das heißt, die hatten dann ja, genau, wobei dann natürlich auch wieder die Differenz zwischen dem nördlichen und dem südlichen Landesteil die Rolle spielt. Also im Süden waren es einfach de Grel und seine Leute, ne? Also, aber das ist eine ganz andere Schiene als dieser flämische. Die Rexisten waren halt gesagt worden im gesamtbelgischen Nationalismus, deswegen ja. Wahrscheinlich auch noch im Land ein bisschen was geklaut haben. Ja, also ich meine, die haben in der Hinsicht ziemlich gegeneinander gestanden. Also gut, man muss es addieren, das ist völlig recht. Wobei sich die Zahl auch nur auf Flandern bezieht, dieses Wahlergebnis von 17, wie viel war es, 14%. Wo war ich? Zurück zur Kollaboration. Staff de Klerk hat damals versucht, dann unter deutscher Hegemonie eben dieses Großflandern hinzukriegen. Verschiedene Anführer dieses Kollaborationsflügels der flämischen Bewegung sind in Verhandlung gewesen mit den Deutschen, sind in Verhandlung gewesen mit der SS, haben dann eine Organisation der SS, haben eine Organisation auf die Reihe gestellt, die dann der SS als Freiwilligenverband beigetreten ist. Es war zunächst der SS-Freiwilligenverband Flandern, der dann mit an die Ostfront gezogen und sich am Überfall auf die Sowjetunion beteiligt hat. Es gab da verschiedene Transformationen, aber man kann sagen, dass insgesamt während des gesamten Krieges immer flämische Verbände an der Ostfront mit den Deutschen zusammen gekämpft haben. Und über Staff de Klerk und diese Kollaborationstradition heißt es heute noch, Zitat, Staff de Klerk ist einer der historischen Anführer der flämischen nationalen Bewegung, Zitat Ende. Das hat im Jahr 2005 Philipp de Winter gesagt, also der große, eine der Führungsfiguren des Vlaams Belang. Der Vlaams Belang schreibt in einem aktuellen Text, Zitat, während der deutschen Besatzung wurden die Sprachgesetze zum ersten Mal korrekt angewandt und der Prozess der Französisierung wurde gestoppt. Das heißt, auch heute noch, Zitat, Tausende von Flamen kämpften an der Ostfront gegen die UdSSR, Zitat Ende, in einem ziemlich kriegsverherrlichenden Zusammenhang in Publikationen des Vlaams Belang. Es findet also keineswegs eine distanzierende Auseinandersetzung damit statt, sondern im Gegenteil, diese Tradition wird teilweise auch wirklich öffentlich noch hochgehalten. Und Karel Dillen, also der Gründer des Vlaams Belang, der lange sehr wichtig gewesen ist für diese Partei, hat im März 1992 ausdrücklich gesagt, Zitat, während des Zweiten Weltkrieges stand ein großer Teil der flämischen Nationalisten auf Seiten des Deutschen Reichs, Zitat Ende. Das Zitat stammt übrigens aus Nation und Europa, also einer der führenden Zeitungen des deutschen Rechtsextremismus. Diese Kollaboration ist tatsächlich so dicht gewesen, dass heute noch man es in der Wallonie manchmal hört, das ist ein etwas hässlicher Spruch, aber manchmal fällt er immer noch. Manche Wallonen sagen, ja, die Flamen im Frieden, also zu Friedenszeiten sind sie Katholiken, zu Kriegszeiten sind sie Nazis. Aber dieser Spruch basiert einfach auf dieser historischen Erfahrung, die tatsächlich an diese doch wirklich nicht unbedeutende flämische Kollaboration mit dem Deutschen anknüpft. Manche der damaligen Kollaborateure haben es gemacht wie viele deutsche Politiker. Sie haben sich den neuen Umständen angepasst. Ein Beispiel ist Viktor Lehmanns. Viktor Lehmanns war ein hochrangiger Mitarbeiter der NS-Wirtschaftsverwaltung im besetzten Belgien. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist er zur Christlichen Volkspartei gegangen und konnte für diese Partei dann sogar noch Präsident des Europaparlaments werden. Andere sind durchaus bei ihren Positionen geblieben und haben sich auch recht bald nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges wieder organisiert. 1945 schon gab es erste Jugendverbände für Kinder verurteilter Kollaborateure, also so eine Art Sozialprojekt für Kollaborateursfamilien. 1949 ist eine Organisation gegründet worden, die sich auch erstmal so den Charakter eines Sozialprojektes gegeben hat. Es ist tatsächlich damals so gewesen, dass die Kollaborateure aus sehr nachvollziehbaren Gründen nicht besonders gut angesehen sind, gewesen sind und durchaus auch mal was auf die Rübe gekriegt haben. Manche Kollaborateure haben damals gesagt, wir gründen jetzt eine Selbstschutzorganisation zur Verteidigung unserer Leute gegen antifaschistische Übergriffe. Tatsächlich hat sich 1949 schon die erste militante Organisation der sich wieder neu formierenden flämischen Bewegung gegründet, nämlich der Flaamse Militanten Orde. Eine Organisation, die sich zu einem bewaffneten, praktisch paramilitärischen Verband entwickelt hat, dann mehrere Transformationen erlebt hat, aber Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, naja, so eine Art informelle Schutztruppe für den Flaams-Block, wie der Flaams-Belang damals noch hieß, geworden ist. Man kann also sehen, dass der frühe Flaams-Block sich durchaus von einer Organisation hat schützen lassen, die in direkter Kollaborationstradition steht. Eine andere Organisation, die auch für den Flaams Belang recht wichtig geworden ist, ist die 1954 gegründete Volksunie. Hier, das ist noch ein Bild, ich habe es gerade vergessen, des VNV, also der der flämischen Nationalsozialisten praktisch. Hier ein Plakat, das in Flandern eben geworben hat für die Beteiligung am Krieg, am Deutschen Krieg. Ein Plakat für die SS-Sturmbrigade Langemark, ein Abzeichen dieses SS-Verbandes Flandern und ein Stempel des Waffen-SS, der Freiwilligen Sturmbrigade der Waffen-SS Langemark. Das hier ist ein Abzeichen des Flaamse Militanten Orde, also dieses Schutztrupps, der sich 1949 gegründet hat aus dieser alten Kollaborateurstradition mit dem erstmal vorgeblichen Ziel, die eigenen Leute eben gegen antifaschistische, wie die gesagt haben, Übergriffe zur Wehr zu setzen. Hier dieser Verband, wie er später auftritt und für eine Amnestie wirbt, für eine Amnestie der Kollaborateure. Und das ist ein Thema, was für die flämische Bewegung immer recht wichtig gewesen ist. Auch übrigens für eine Organisation, ich möchte jetzt aus Zeitgründen nicht näher darauf eingehen, die aber ebenso in dieser Tradition steht, nämlich die Vorpost. Auch eine Organisation, die durchaus eine recht handfeste Tradition hat, die auch einen solchen Anspruch hat auf einen Großflandern. Das hier ist nämlich ein Plakat, wie es in Publikationen dieser Vorpost Flandern zu sehen ist, die Vorpost Niederlande wirbt mit dieser Flagge für sich und das hier ist die Vorpost Südafrika, also eine flämische Organisation, die Ansprüche bis nach Südafrika erhebt. Hier Bohrpostplakate Belgien barst, also Belgien soll zerbersten und Republik Flandern nü, also Republik Flandern jetzt. Das hier übrigens, so ein kleiner Seitenaspekt, ist eine Hochschulorganisation in Belgien. Man denkt, wenn man die sieht, man hat eine deutsche Studentenverbindung vor sich, ist aber nicht der Fall. Es ist einfach eine belgische, eine flämische Hochschulorganisation. Dass die sich hier ein Outfit geben wie deutsche Studentenverbindungen, ist kein Zufall, denn die Orientierung an der völkischen Bewegung in Deutschland, wie sie die flämische Kollaborationstradition überhaupt hat, kann man auch hier erkennen. Und die orientieren sich am deutschen Vorbild, laufen mit seltsamen Kappen und seltsamen Bändern durch die Gegend, wie es die deutschen Kommilitonen von den Burschenschaften, Chors und ähnlichen Vereinigungen tun. Sind ein bisschen lockerer organisiert, also sie nehmen, wie man auf diesem Bild sieht, auch Frauen auf, aber trotzdem, diese Tradition ist hier gut erkennbar. In dieser nationalistischen Studentenvereinigung, wie sie heißt, also nationalistische Studentenvereinigung, sind groß geworden, wenn man so will, auch Philipp de Winter und Frank van Hecke, also die heute führenden Persönlichkeiten des Vlaams Belang. Die sind Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in den Vlaams Blok, wie er damals noch hieß, eingetreten. Und der Vlaams Blok wiederum rekrutiert sich eigentlich auch mehr oder weniger aus dieser Kollaborationstradition. Wenn man die Linie aufmacht von 1945 an, dann muss man sagen, dass sich nicht nur 1949 dieser militante Schutztrupp gegründet hat, sondern dass sich auch 1954 eine Partei gegründet hat mit dem Namen Volksunie. Was war die andere gerade, mit dem Namen Volksunie. Die Volksunie, die dann sehr wichtig geworden ist in den nächsten Jahren für die flämische Bewegung, ist eine Partei, die gegründet wurde unter anderem von einem gewissen Menschen mit dem Namen Lode Klaas. Lode Klaas war 1942 im besetzten Brüssel Echevin geworden, also ein Beigeordneter des Bürgermeisters. Er hat also auch unter der deutschen Herrschaft kollaboriert, entstammt dieser Kollaborationstradition und hat 1954 mit anderen, die dieser Kollaborationstradition entstammten, zusammen die Volksunie aufgebaut. Es waren nicht nur Leute dieser Kollaborationstradition, die dabei getreten sind, es waren auch andere, wie beispielsweise Karel Dillen, der jetzt hier kommt, das in älteren Jahren, Karel Dillen, der dann später auch den Vlaams Blok maßgeblich mit gegründet hat. Karel Dillen war gar nicht mal in der aktiven Kollaboration während des Zweiten Weltkrieges drin. Er bezeichnet sich selbst, und das wohl nicht ganz zu Unrecht, als passiven Kollaborateur. Das heißt, er hat nicht viel getan, was nicht heißt, dass er diese Kollaboration abgelehnt hat. Ganz im Gegenteil, Karel Dillen, der 1954 die Volksunie mitgegründet hat, hatte kurz zuvor, nämlich 1951, ein Buch übersetzt mit dem Titel Nürnberg oder das gelobte Land. Tatsächlich handelt es sich dabei um ein Buch eines Holocaust-Leugners. Also man sieht, wo die Interessen von Karel Dillen trotz seiner nur passiven Kollaboration damals schon gelegen haben. Und Karel Dillen hat später mal ganz stolz erklärt, dass er, als er mal ins Europaparlament eingezogen ist, da auch seine ersten Worte ganz ausdrücklich einem Deutschen gewidmet hat, nämlich Rudolf Hess. Karel Dillen hat 1979 dann zusammen mit anderen den Vlaams Blok gegründet. Der Hintergrund war einfach. Der Hintergrund war schlicht und einfach, dass die Volksunie damals sich auf die Föderalisierung Belgiens eingelassen hat. Es war damals so, dass gesagt worden ist in Belgien oder dass sich die Position durchgesetzt hat, dass man Flandern weitere Autonomierechte gewährt, dass also Flandern durchaus eine gewisse Form von Autonomie kriegen soll. Das ist ein sehr komplizierter Mechanismus, ich vereinfache das jetzt grob, aber sonst würden wir hier locker noch eine halbe Stunde allein dafür brauchen. Diese Autonomierechte, da hat die Volksunie gesagt, okay, wir lassen uns darauf ein. Der härtere Flügel der Volksunie hat gesagt, nö, also wieso sollen wir uns auf Autonomierechte einlassen, wir wollen einen eigenen Staat. Und der härtere Flügel der Volksunie hat dann gesagt, okay, wenn die Volksunie als Partei sich, wie es die Parteiführung will, auf diese Föderalisierung, auf Autonomierechte einlässt, dann treten wir aus und gründen eine neue Partei. Diese neue Partei ist der Vlaams Belang geworden. Er setzte sich damals aus Leuten zusammen, die diese härtere Position vertreten haben, die auch entsprechend zu großen Teilen einen positiven Bezug auf die deutsche Kollaboration hatten. und die diese Tradition dann weitergeführt haben. Der Flams Block, wie er damals noch hieß, ist jahrelang bei Wahlen auf einem relativ niedrigen, auf einem relativ niedrigen Niveau vor sich hingedümpelt. Er hat in den 80er Jahren mal 1,8, mal 1,9, mal 1,4% bei Wahlen erzielt, also recht wenig. Er ist nicht aus den Pötten gekommen. Er ist dann aus den Pötten gekommen, als Ende der 80er Jahre verschiedene Entwicklungen sich gekoppelt haben. Es ist einmal damals so gewesen, dass auf der Ebene der staatlichen Politik diese Föderalisierung immer weiter vorangeschritten ist und auch durchaus spürbare Erfolge aus flämischer Sicht erzielt hat. Das heißt, Flandern hat mehr Möglichkeiten, auch mehr finanzielle Spielräume erhalten durch diese Föderalisierung. Und das ist dort durchaus als Fortschritt empfunden worden. Nicht als Fortschritt, mit dem man sich dann zufrieden gegeben hat, sondern als Fortschritt, wo viele dann gesagt haben, okay, wir können noch mehr, das bringt uns noch mehr. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass zu diesem Zeitpunkt der wirtschaftliche Fortschritt Flanderns gegenüber der Wallonie, die unter ihrer niedergehenden Schwerindustrie litt, immer größer geworden ist. Die flämische Wirtschaft hat geboomt, während die wallonische Wirtschaft immer weiter den Bach runtergegangen ist, und Ende der 80er Jahre wurde diese Kluft immer stärker. Das waren sozusagen die äußeren Rahmenbedingungen, die einen scharfen separatistischen Kurs damals durchaus für aussichtsreich und sinnvoll haben erscheinen lassen. Das war so der eine Punkt. Und der andere Punkt, das ist mehr oder weniger was Innenpolitisches gewesen. Auch da kamen zwei verschiedene Entwicklungen zusammen. Die eine Entwicklung war, dass damals unter anderem zu Zeiten einer Regierung mit sozialdemokratischer Beteiligung die sozialen Verhältnisse sich verschärft haben und es der Sozialdemokratie nicht mehr gelungen ist, ihre integrierende Funktion wahrzunehmen, die sie ja in einer bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft hat, also eben laut dieser Binnenlogik dieser Strukturen. Es ist ihr nicht mehr gelungen, vor allem absteigende Milieus zu integrieren. Und diese Lücke, die da entstand, haben einige Leute genutzt, vor allem junge Leute, die damals in den Flams Block rein sind oder ihre Aktivitäten dort gesteigert haben und die das mit einer relativ modernen Parteipolitik gemacht haben. Das waren Leute wie Frank van Hecke, vor allem auch Philipp de Winter, die damals gesagt haben, wir müssen hier unsere Agitation modernisieren, wir müssen eine modernere Form von Politik machen, und sie haben das tatsächlich geschafft. Sie haben es geschafft, aus ihrem alten Sumpf herauszukommen. Sie haben das gemacht, indem jüngere Leute aufgetreten sind. Sie haben das gemacht, indem sie so Traditionspositionen wie eben Holocaust-leugnende Positionen, die vor dem Hintergrund der Kollaborationstradition natürlich völlig logisch da auftreten, indem sie die ein bisschen aus der Öffentlichkeit gedrängt haben, indem sie gesetzt haben auf das Thema Anti-Islam, was Ende der 80er, Anfang der 90er in Deutschland recht gut gegriffen hat und wo sie gesagt haben, hier, was die Reps hinkriegen mit ihren Wahlerfolgen Ende der 80er Jahre, das können wir auch in Flandern. Wir übernehmen also Elemente deren rassistischer Politik, die haben sie auch übernommen, unter anderem eben mit ihrer Agitation gegen Migrantinnen und Migranten, teilweise zugespitzt als Agitation gegen den Islam, womit sie christliche Milieus gewinnen wollten, konnten, was in Flandern immer recht wichtig ist. Denn dort ist der Katholizismus was durchaus eine gewisse Bedeutung hat. Es ist jetzt ein kleines Detail, aber es ist ein recht interessantes Detail, dass Gerolf Annemans, also einer derjenigen, die damals für den Flams Block sehr aktiv geworden sind, aus der katholischen Studentenbewegung stammt, also diesen katholischen Hintergrund hat und da natürlich mit dem Thema Islam auch punkten konnte. Es ist übrigens dem Flams Block, heute Flams Belang, auch gelungen, und das, denke ich, darf man auch nicht übersehen, ihr Bild dadurch zu modernisieren, dass sie inzwischen doch eine Reihe von auch jüngeren Frauen für sich gewonnen haben. Und die können heute mit Recht von sich sagen, dass sie die Partei sind mit dem zweitgrößten Frauenanteil in den belgischen Parlamenten. Also ich habe es nicht nachgezählt, aber meinem Eindruck nach ist, wenn man die kommunale Ebene mitnimmt, dass diese Zahl nicht aus der, also diese Angabe nicht aus der Luft gegriffen ist. Und es ist tatsächlich so, dass es dem Flams Belang unter anderem damit gelingt, sich ein recht modernes Image zu verpassen und von diesem alten Image wegzukommen. Das alles ist Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre zusammengekommen und hat zu den ersten großen Wahlerfolgen geführt. 1991 gewinnt der Flams Block damals noch 6,6% bei den Wahlen zum belgischen Prozent, zum belgischen Parlament. 1995 sind es 7,8%, 1999 9,9%, 2003 11,6%. Man muss dabei immer berücksichtigen, dass das die gesamtbelgischen Zahlen sind. Das sind häufig auch die Zahlen, die in der deutschen Presse wiedergegeben werden. Die berücksichtigen nicht, dass der Vlaams Belang natürlich in der Wallonie praktisch keine Rolle spielt und dass sich seine Stimmen so gut wie ausschließlich aus flämischen Stimmen zusammensetzen, die eben aus Flandern kommen. Und das ist ein ganz einfaches Rechenexempel, dass man in Flandern auf Wahlergebnisse um die 20% kommt, wenn man die Zahlen des Vlaams Belangs sich anschaut. In einzelnen Städten, vor allem eben in Antwerpen, ist das noch höher. Antwerpen ist die Hochburg des Vlaams Belang schlechthin. Unter anderem die dortige Bourgeoisie ist was, wo der Vlaams Belang immer Stimmengewinne erzielen kann. Und die Masse kriegt er natürlich unter anderem in ehemaligen Arbeitervierteln, wo es ihm gelungen ist, eben die Milieus, die absteigenden Milieus aufzufangen, zum Teil zumindest, die die Sozialdemokratie nicht mehr integriert. In Antwerpen kommt der Vlaams Belang locker auf über 30%. In einzelnen Stadtvierteln sind es an die 40%, die er da kriegt. Das sind also wirklich hohe Werte. In Antwerpen ist der Vlaams Belang die stärkste Partei. Inhaltlich ist die Sache klar. Das konnte man schon 1992 sehen. Da hat der Vlaams Belang, Vlaams Blok damals noch ein Zitat 70-Schritte-Plan zur Lösung des Ausländerproblems, Zitat Ende, veröffentlicht. Es ist damals festgestellt worden, dass dieser 70-Schritte-Plan gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Einer der Autoren hat damals gesagt, Zitat, der Vlaams Blok fühlt sich in der Tat nicht an die allgemeine Erklärung der Menschenrechte gebunden. Diese UN-Deklaration wurde gemeinsam mit Menschen aus dem Senegal und aus Côte d'Ivoire verfasst. Hier in Borgerhout, das ist ein Stadtviertel von Antwerpen, müssen wir das nicht berücksichtigen. Zitat Ende. Also eine ganz klare rassistische Politik, die damals unter bewusstem Verstoß gegen UN-Deklarationen auch durchgeführt worden ist. Es ist inzwischen so, ja, dass der Vlaams Blok bekanntermaßen nicht mehr Vlaams Blok, sondern Vlaams Belang heißt. Das liegt einfach daran, dass der Vlaams Blok unter anderem mit solchen Dingern gegen das belgische Antirassismusgesetz verstoßen hat, dann 2004 de facto verboten worden ist und sich neu gründen musste. Er hat sich eben neu gegründet als Vlaams Belang. Als solcher ist er auch bis heute aktiv, mit großen Wahlerfolgen, mit einer Position, die die extreme Rechte in Belgien gut integriert, die gleichzeitig, man sieht es an dem neuen Vorsitzenden, einem hochrangigen Manager aus Antwerpen, die gleichzeitig die Antwerpener, die flämische Bourgeoisie mit einbindet und die zur zweitstärksten Partei in Flandern geworden ist. Vielleicht noch kurz zur EU-weiten Kooperation. Es ist vor dem Hintergrund der flämischen Geschichte überhaupt nicht verwunderlich, dass die EU-weite Kooperation vor allem eine pro-deutsche Kooperation ist. Wenn man sich das Bündnis anschaut, das der Vlaams Belang gerade auf die Reihe zu kriegen versucht, dann stellt man fest, der Vlaams Belang versucht immer wieder, deutsche Organisationen damit reinzukriegen, obwohl das nun wirklich im Vergleich zum Vlaams Belang die absoluten Loser sind. Also wenn man sich Pro Köln anschaut, die haben hier Lokalerfolge, aber ich meine, was ist Köln gegen Flandern? 4% in Köln, gut, das ist für uns unangenehm, aber das ist im Vergleich zu den über 20%, die der Vlaams Belang in ganz Flandern kriegt, echt ein Scherz. Und genauso schaut es mit den Reps aus. Also jetzt Ende Juni ist der Philipp de Winter bei einer großen Tagung der Reps aufgetreten in Rosenheim. Also ich meine, wenn man in Rosenheim tagt statt in Antwerpen, das ist schon ein deutlicher Abstieg. Aber trotzdem, der Philipp de Winter versucht alles, um irgendwelche Deutschen halt mit reinzukriegen in sein großes Bündnis. Und wenn es diese Loser von Schliere und Konsorten von den Reps sind. Aber ein fester Punkt in diesem Bündnis des Vlaams Belang ist immer die FPÖ, also eine durchaus erfolgreiche Partei, die sich selbst ja als deutsche Partei begreift, wenn man sich mal die ernst gemeinten Äußerungen aus dieser Partei anschaut. Dabei ist auch beispielsweise eine bulgarische Organisation, das klingt exotisch, ist es überhaupt nicht, denn auch diese bulgarische, diese rechtsradikale, rechtsextreme bulgarische Partei steht in einer Kollaborationstradition mit den Deutschen. Sie entstammt diesen alten Achsenmächten des Ersten und in dem Fall auch des Zweiten Weltkrieges. Und genauso schaut es aus mit anderen Organisationen, mit denen der Vlaams Belang sich da teilweise abgibt, nämlich etwa mit italienischen, also mit Organisationen des italienischen Neofaschismus, die ja auch auf eine Kollaboration mit den Deutschen zurückblicken können. dass also der Front National, um den es ja gestern Abend ging, in diesen Bündnissen nicht so die große Rolle spielt. Das liegt sicherlich auch, das hat Bernhard ja gestern Abend gesagt, liegt sicherlich im Moment auch an dieser durchaus sprunghaften Position von Jean-Marie Le Pen. Aber es liegt durchaus auch in der politischen Logik dieses europaweiten rechtsextremen Bündnisses begründet, dass der Vlaams Belang da aufzubauen versucht und für das er unter anderem hier nach Köln kommt in zwei Wochen zu dieser Anti-Islamisierungskonferenz. Denn diese Konferenz ist ein Baustein auf dem Weg, praktisch dieses rechtsextreme Europabündnis zusammenzukriegen, das auf einer Basis zusammenzukriegen, wo eben vor allem deutsche und pro-deutsche Organisationen mit drin sind und wo diese alte deutsche Achse wieder aufleben kann. So, damit wäre ich durch. Zwei, hört man mich. Das heißt, wir haben das Problem, dass wir wieder mal im Zeitplan ein wenig zurückliegen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir versuchen es irgendwie so in 20 Minuten die Debatte durchzukriegen und würde jetzt um Nachfragen, Statements, kurze Monologe und so weiter bitten. Ja. Es wäre nett, wenn ihr das Mikro irgendwie so selber ein bisschen rumgehen lassen könntet, weil gerade keiner sonst von uns am Start ist. Also ich habe ein paar Nachfragen, und zwar zum einen wird in einem wohl Buch über Rechtspopulismus erwähnt, dass der Vlaams Belang wohl an, also Zitat, an Gewalttätigkeit selbst die Front National übersteigt. Also was wohl für Rechtspopulisten ja nicht so üblich ist, dass sie jetzt explizit zu Gewalttätigkeiten neigen, weil sonst passt ja mit dem Populismus nicht so gut. Dann würde mich interessieren, da jetzt hauptsächlich die Kontakte nach Deutschland vom Vlaams Belang genannt wurden, wie das mit Kontakten in die Niederlande aussieht. Und in dem Zusammenhang auch die Frage mit der Religion, weil Belgien ist ja dadurch unabhängig geworden, dass es der katholische Teil der Großen Niederlande war, weswegen das ja wahrscheinlich dann ein bisschen zu Problemen mit den Niederlanden führen würde. Und ob es in Flandern auch nicht rechtsextreme SeparatistInnen gibt. Also es kann ja nicht sein, dass irgendwie jeder, der für eine Zerlegung Belgiens ist, per se automatisch deswegen direkt zu den Nazis geht. Gibt ja auch durchaus so harmlose Irre oder so ähnlich. Kann ich auch noch eine Frage dazu schieben? Was mich interessiert, du hast jetzt gesprochen davon, dass die Beziehung von diesen Nazis zu deutschen Nazis, ja. Wie ist es jetzt aber mit, was macht der deutsche Staat in Bezug auf die Minderheiten Belgien? Es gibt ja auch eine deutschsprachige Minderheit explizit noch, und da gibt es dann unter dem Europa der Selbstbestimmung, was weiß ich, sicher irgendwelche Programme, die vom deutschen Staat auch irgendwie forciert werden. Also was hast du da für Informationen? Ja, du meinst, ich habe es akustisch nicht ganz verstanden, du meinst die deutschsprachigen? Es gibt deutschsprachig, aber auch was macht er in Bezug auf die flämischen? Ja, genau. Ja, vielleicht der Reihe nach mal. Also mit der Gewalt der Vlaams Belang, das ist auch ein bisschen ähnlich wie gestern Abend beim Front National. Der Vlaams Belang muss natürlich darauf achten, dass er selbst möglichst wenig mit Gewalt in Verbindung gebracht wird und dass seine Leute hier genauso wenig Gewalt ausüben, wie sie die Shoah leugnen sollen. Und wenn da was bekannt wird, gibt es schon immer wieder Ärger. Ne? Also man kann, oder ich würde nicht sagen, dass der Vlaams Belang als Organisation sehr gewalttätig ist. Also das finde ich in dieser Form eine unpräzise Äußerung. Es ist natürlich so, dass der flämische Nationalismus, der flämische Separatismus auch höchst gewalttätige Organisationen hervorbringt. Also vor zwei Jahren ist ja beispielsweise eine Clique hochgenommen worden von ungefähr 20 Leuten, von denen die Hälfte Soldaten waren, die hochgerüstet waren und die da richtige Umsturzpläne hatten, also abenteuerlich, also auch völlig durchgeknallt, aber immerhin, sie hatten die Pläne und sie hatten die Waffen dafür. Ich glaube, ich würde es so einschätzen, dass es diese Gewalt durchaus gibt in einem hohen Maß. Der Mord, den ich vorhin erwähnt habe, vor zwei Jahren beweist es, dass aber der Vlaams Belang versucht, zumindest in der Öffentlichkeit einen Trennungsstrich zwischen sich und dieser Gewalt zu ziehen. Und ich würde das auch so beschreiben, einfach im Sinne von einer sauberen Argumentation. Es gibt eine hohe rechtsextreme Gewalt, durchaus, wobei der Vlaams Belang versucht, sie von sich wegzuhalten, einfach aus wahltaktischen Gründen. Er versucht nicht, jetzt um jeden Preis sich von diesen Organisationen fernzuhalten. Also du wirst immer wieder Belege dafür finden, dass es Kontakte zwischen dem Vlaams Belang und solchen Organisationen gibt. Aber ich glaube, man muss es so präzise beschreiben. Mit den Kontakten in den Niederlanden, die gibt es und sie sind auch alles andere als jetzt unbedeutend. Das zeigt ein Zitat von Geert Wilders neulich, das ist ein niederländischer Politiker, der gesagt hat, eigentlich ist es doch jetzt so langsam mal an der Zeit, dass wir die Niederlande und Flandern zusammenschließen. Das ist zum ersten Mal, dass in der wirklich großen Öffentlichkeit so eine Äußerung getätigt worden ist, also zum ersten Mal seit langem. Aber man kann eben sehen, dass der Bodensatz, also dieser rechtsextreme Bodensatz in den Niederlanden, wenn man so will, der diese Ideen auch verfolgt, inzwischen so stark ist, dass es dafür reicht, um so eine wirklich prominente Äußerung abzufedern. Das ist so was, was ich auf jeden Fall sagen würde, dass man das weiter im Blick behalten muss. Es gibt durchaus nicht nur diese rechtsextremen Separatisten, das natürlich nicht. Es gibt durchaus auch eine Strömung, die man eher als linksliberal klassifizieren würde, die auch separatistische oder zumindest eine deutliche Autonomie anstrebt, das auf jeden Fall. Es ist auch nicht so, dass sich die gesamte flämische Bewegung durchweg auf die Kollaborationstradition beziehen würde. Es ist nur so, dass diese Tradition recht stark ist. Einer aus dem Vlaams Belang hat mal gesagt, wenn uns die Trennung gelingt, dann wird die Wallonie zwar als linke Republik da verkommen, aber hier im Norden, wir werden doch ein stark konservativ geprägtes Land werden. Und ich glaube, das drückt es ganz gut aus, also die Kräfteverhältnisse. Mit der deutschen Politik, da muss man immer, also mit der staatlichen Politik, man muss mehrere Ebenen unterscheiden. Die staatliche Politik in Richtung Westen läuft sehr stark auch über Vorfeldorganisationen. Also es gibt beispielsweise eine Organisation, die recht unbekannt ist, die heißt Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen. Das ist eine Organisation, die mit deutschen Staatsgeldern bezahlt wird, inzwischen auch mit einer Reihe anderen Mitteln, zum Beispiel mit Mitteln der deutschsprachigen Gemeinschaften aus Belgien oder mit Mitteln aus Südtirol. Aber es sind immer so deutschsprachige Mittel, die da halt in diese Organisation fließen. Die betreibt durchaus, eben, ich habe es ja gesagt, mit staatlichen Mitteln eine Politik, die so eine völkische Sezessionspolitik insgesamt in Europa unterstützt. Das heißt, diese Generallinie kann man durchaus als eine Politik verfolgen, die vom deutschen Staat gefördert wird. Diese Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen ist längst nicht die einzige, die in diesem Sinn aktiv ist. Das ist also durchaus eine umfassendere Politik, die da stattfindet und die natürlich auch zumindest indirekt den flämischen Separatismus unterstützt. Es wird in Richtung Westen von staatlicher Seite relativ wenig direkt eingegriffen, einfach aus historischen Gründen, weil man sich das noch nicht traut. Es läuft in einem stärkeren Maße bei der deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien. Es gibt in Ostbelgien, vielleicht gehe ich da kurz drauf ein, auf diese Geschichte, es gibt in Ostbelgien ungefähr 70.000 Menschen, die Deutsch als Muttersprache sprechen. Das sind mal grob vereinfacht gesagt deren Vorfahren in dem Deutschen Reich bis 1918 als Bewohner des Gebietes um Olten und Malmedy gelebt haben und die dann halt an Belgien gekommen sind. Die sind heute fast durchweg zusammengefasst in einer eigenen Verwaltungseinheit, nämlich der deutschsprachigen Gemeinschaft. Diese deutschsprachige Gemeinschaft ist, sie hat nicht ganz so viele Kompetenzen wie ein deutsches Bundesland, durchaus weniger, aber sie hat eine ganze Reihe von hoheitlichen Kompetenzen inzwischen und sie nutzt diese Kompetenzen auch für eine eigene Politik. Und diese deutschsprachige Gemeinschaft wird durchaus auch von Deutschland aus unterstützt. Das sieht jetzt nicht nur so aus, dass es da zeitweise eine Finanzierung gab, auch über Vorfeldorganisationen der deutschen Außenpolitik, sondern es schaut auch so aus, dass diese deutschsprachige Gemeinschaft beispielsweise eigene Kulturabkommen schließt. Diese Kulturabkommen schließt sie nicht mit belgischen Städten, sondern oder mit belgischen Bundesländern, sondern die schließt sie mit dem deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen etwa. Was zur Folge hat, dass ein Teil der ostbelgischen Kulturpolitik in dieser deutschsprachigen Gemeinschaft hier im Landschaftsverband Rheinland gemacht wird und nicht etwa in der Wallonie. Und das ist auch der Hintergrund dafür, dass sich Politiker in Ostbelgien im Moment überlegen, was man denn tut, wenn Flandern und die Wallonie sich trennen. Und da gibt es jetzt unterschiedliche Möglichkeiten, die im Moment diskutiert werden. Manche sagen, wir werden ein eigener Staat. Mit 70.000 Menschen kann man einen eigenen Staat machen. Aber ich glaube, das ist nicht allzu ernst gemeint. Andere sagen, wir können uns an Luxemburg anschließen. Das ist lukrativ, denn Luxemburg ist schweinereich. Und wenn wir uns an Luxemburg anschließen, gibt das viel Geld. Die Frage ist, ob die Luxemburger das mitmachen, weil sie verlieren Geld dabei. Und die dritte Möglichkeit, die zumindest von dem sozialdemokratischen Chef dieser deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien inzwischen ins Spiel gebracht wird, ist die Variante, dass man einfach den Anschluss an Deutschland bewerkstelligen könnte. Es läuft im Moment in Ostbelgien eine offizielle Umfrage, die von einer Universität in Brüssel organisiert wird und die von der deutschsprachigen Gemeinschaft unterstützt wird, in der man die Frage beantworten kann, was soll die deutschsprachige Gemeinschaft machen, wenn sich Flandern und die Wallonie trennen? Dann gibt es mehrere Möglichkeiten zum Ankreuzen. Eine ist der Anschluss an die Niederlande, eine absurde Idee, die schon geografisch gar nicht so richtig hinhaut. Und eine andere ist eben der Anschluss an Deutschland, kann man ankreuzen. Ja, ein paar kleine Fragen. Und zwar einmal hattest du ja Gerd Wilders und diese Zusammenarbeit thematisiert. Kannst du da zwei Sätze mal zu Fitna sagen? Weil der Film, der ja auch das Thema Islam thematisiert und auch von Political Incorrect etc. abgefeiert wurde, das hat ja auch irgendwie eine Funktion. Dann das nächste, das Klischeebild von Antwerpen, was ich da so mitgekriegt habe, war halt Diamantenhandel, Juden mit Schläfchenlocken. Du hast gesagt, du gehst auf den Antisemitismus nochmal ein, dass du da nochmal was zu sagst. Ja. Antwerpen als spezielles Thema. Dann, ich weiß nicht, das Bild, was als nächstes kommt, war, glaube ich, die Xmulde, dass du nochmal, dass du da was zu sagst. Und dann lief letzte Woche in Art ein großer Film über Leopold II. Und den ganzen Kongo-Kolonialismus. Das ist ja auch nochmal eine ganz krasse Geschichte, die hat mich ja umgehauen. Das ist ja auch nochmal eine längere Vorlaufgeschichte zu übelstem Rassismus und Kolonialismus und diese ganze belgische Königstradition, der ganze reaktionäre Dreck. Ja, danke, dass du auf Antwerpen nochmal hinweist. Das ist mir irgendwie in der Hektik des Zeitdruckes untergegangen, aber das soll überhaupt nicht zu kurz kommen. Zu dem ersten Punkt kann ich nichts Qualifiziertes sagen, da weiß ich nicht wirklich was. Antwerpen ist halt, das ist die Xmuide. Das habe ich auch abgeschnitten gerade, aber dann können wir es so bringen. Antwerpen ist eine Stadt gewesen, in der eigentlich, es sind mehrere Sachen, die da eine Rolle spielen. In Antwerpen gab es natürlich immer einen Diamantenhandel. Es ist auch tatsächlich so gewesen, dass Antwerpen eigentlich schon sehr lange eine recht starke jüdische Gemeinde hatte, auch eine, die wirtschaftlich recht stark gewesen ist. Es gibt bis heute in Antwerpen eine doch recht präsente jüdische Gemeinde. Es gibt auch ein jüdisches Viertel, das selbst bei Stadtführungen und so immer vorgeführt wird. Also wir sagen, es gibt da durchaus eine Präsenz in dieser Stadt. Es ist in Antwerpen gleichzeitig so gewesen, dass Antwerpen immer eine recht starke Kollaborationstradition gehabt hat. Das liegt unter anderem daran, dass Antwerpen natürlich wegen dem Hafen dort eine Stadt gewesen ist, die von dem wirtschaftlichen Aufschwung, der dann Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts auch in Teilen Flandern erreicht hat, sehr stark profitiert hat. Das heißt, es gab für die Antwerpener Bourgeoisie immer recht viele Gründe, die gegen die Wallonie gesprochen haben und die dafür gesprochen haben, sich eben selbstständig zu machen. Und es gab auch viele Gründe, sich dafür einen starken Partner zu suchen. Und das sind die Deutschen geworden. Es ist so gewesen, dass, und das betrifft jetzt auch nochmal die antisemitische Tradition eben dieser Kollaborationstradition, es ist beispielsweise so gewesen, dass es dann in Antwerpen, dass die Deutschen da die üblichen Deportationen der jüdischen Bevölkerung durchgesetzt haben, mit all den wirklich grausamen Begleitumständen, die es überall gegeben hat. Nur was anders war als an vielen anderen Orten, ist das gewesen, dass eben der kollaborierende Teil der Antwerpener Bourgeoisie mit Begeisterung mitgemacht hat. Die haben da, als sie irgendwann aufgefordert worden sind, ein Kontingent von 100.000 Juden und Jüdinnen abzuliefern und in die Deportationszüge zu stecken, da haben sie gleich ein Viertel mehr abgeliefert. Das heißt also, sie haben was da eben an den Tag gelegt, was jetzt kürzlich auch mal wirklich in der offiziellen Entschuldigung als recht eigenständiger Beitrag eben zum Holocaust eben anerkannt worden ist. Gerade die Juden und Jüdinnen aus Antwerpen sind zum überwiegenden Teil tatsächlich in die Vernichtungslager deportiert worden. Nur ein ganz kleiner Teil konnte überleben, was unter anderem eben darauf zurückzuführen ist, dass die Kollaboration mit den Deutschen gerade in Antwerpen sehr stark gewesen ist. Das ist eben auch eine Ursache dafür, dass so Argumente eben wie die Leugnung der Shoah und auch die Leugnung der flämischen Beteiligung daran, der flämischen Mitwirkung an der Vernichtungspolitik, dass die bis heute noch präsent ist und auch weiter präsent ist, selbst wenn sie in der Öffentlichkeit nicht besonders thematisiert wird, aus wahltaktischen Gründen. Es ist beispielsweise so gewesen, dass kürzlich, das ist jetzt ein paar Monate her, ich habe das genaue Datum nicht mehr im Kopf, als der Antwerpener Bürgermeister in einer offiziellen Stellungnahme, das alles so eingeräumt hat und ich glaube zum ersten Mal auch eine wirkliche Entschuldigung dafür abgegeben hat, dass ein flämischer Politiker dagegen heftig protestiert hat. Das war einer, übrigens ein Historiker, der gesagt hat, ja, also hier solche Stellungnahmen wollen wir überhaupt nicht haben heute und das richtet sich alles nur gegen den Vlaamsbelang. Er hatte damit in der Hinsicht recht, dass im Vlaamsbelang natürlich diese Kollaborationstradition bis heute noch vorhanden ist und dass diese Kollaborationstradition damit natürlich angegriffen wird. Jo. Zu Diksmuide. Das ist deswegen wichtig, weil es eigentlich eine große Wallfahrt dieser flämischen Bewegung ist, und zwar schon seit 1920. Diksmuide ist eigentlich ein Ereignis, was daran erinnert, dass flämische Soldaten im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Das Ganze ist ideologisch ein bisschen durcheinander. Und zwar deswegen, weil diese flämischen Soldaten eigentlich gefallen sind im Kampf gegen Deutschland. Aber es ist das große Denkmal der flämischen Bewegung für eben die eigenen Soldaten geworden in der Zwischenkriegszeit. Und als die Deutschen dann während des Zweiten Weltkrieges mit der flämischen Bewegung kooperiert haben, also sich die Kollaborateure rangezogen haben, da haben sie gesagt, natürlich müssen wir irgendwie dieser flämischen Bewegung auch was geben und diese Wallfahrt da, diese militaristische Wallfahrt nach Diksmuide, die ist durchaus was, was man stützen kann. Und dann haben eben während des Zweiten Weltkrieges gab es dann eben Gedenkveranstaltungen, die von den Deutschen gemeinsam mit den Flamen in Diksmuide veranstaltet worden sind, zur Erinnerung an die flämischen Gefallenen. Ist von deutscher Seite ein bisschen widersprüchlich, weil die eben von Deutschen da umgebracht worden sind, aber solche Widersprüche haben in der völkischen Bewegung eigentlich noch nie gestört. Nach dem Weltkrieg ist diese Wallfahrt nach Diksmuide, also eine richtig große Veranstaltung mit großer Beteiligung und vielen Fahnen und Erinnerung an das große Flamentum, wieder aufgenommen worden. Und sie ist auch, weil es die Nazis in den 40er Jahren ja gemacht haben, auch von der extremen Rechten in Deutschland mit aufgenommen worden. Und das Ganze hat sich zeitweise zu so einer Art richtig großem europaweiten rechtsextremen Festival entwickelt, wo man halt Nazis, Neonazis, Altnazis, wen auch immer aus ganz Europa antreffen konnte, die da gemeinsam halt der flämischen Toten aus dem Ersten Weltkrieg gedacht haben. Immer auch unter starker Beteiligung aus Deutschland. Man sieht auch hier wieder eben diese Achse, die da eine wichtige Rolle spielt. Der Kongo ist nochmal ein anders gelagertes Thema. Weil der, nein, es findet noch statt. Es gibt aktuell, ich bin jetzt ehrlich gesagt gerade überfordert, wie der Stand in diesem August ist, aber im letzten Jahr war es so, dass es größere Auseinandersetzungen gab zwischen einem Teil dieser flämischen Bewegung, der gesagt hat, hier mit den deutschen Neonazis und ähnlichen Konsorten wollen wir wirklich nicht gemeinsam auf die Straße gehen. Also wir sorgen dafür, dass die nicht da sind. Und es gab dann da Streitigkeiten, die dazu geführt haben, dass es eben eine große Veranstaltung gab, aus der zumindest zeitweise eben die Rechtsextremen rausgedrängt worden sind, die dann ihr eigenes Ding gemacht haben. Das heißt, es gab so eine Art Spaltung. Wie weit diese Spaltung Bestand haben wird, das weiß ich nicht, das muss man sicherlich auch abwarten. Es hat solche Streitigkeiten durchaus immer schon mal gegeben und es ist bislang eigentlich immer so gewesen, dass es irgendwann wieder zu einem großen Konsens geführt hat. Aber der Stand des letzten Jahres ist so, dass es Streitigkeiten gab, also eine Spaltung der Bewegung, wenn man so will. Zum Kongo, das ist nochmal eigentlich ein anders gelagertes Thema, denn es ist, wenn du so willst, ein gesamtbelgisches Thema. Du hast den Leopold genannt, also den belgischen König, und das drückt es schon aus, der steht ja für den belgischen Gesamtstaat und nicht für jetzt nur den nördlichen Landesteil, also für Flandern. Es ist völlig richtig, dass die belgische Kolonialherrschaft im Kongo unglaublich grausam war, vor allem zu den Zeiten, als eben das praktisch im Privatbesitz des belgischen Königs stand, also von der Berliner Kongo-Konferenz an bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts war das so. Und wenn man liest, was die Belgier da angerichtet haben, das ist wirklich haarsträubend. Also die haben da, wenn die Menschen ihren Tribut nicht rechtzeitig oder nicht in ausreichendem Umfang abgeliefert haben, exakt die Hände abgehakt oder die Füße abgehakt oder was auch immer. Also es ist ziemlich das brutalste Wüten in Afrika von europäischer Seite aus gewesen, wenn man mal den deutschen Genozid in Namibia abrechnet, der natürlich da auch, ich glaube, da muss man jetzt keine großen Vergleiche anstellen zwischen diesen beiden Gegenden. Aber es ist sicherlich die brutalste und rassistischste Kolonialherrschaft in Afrika gewesen. Wobei es, wie gesagt, eine gesamtbelgische Geschichte gewesen ist. Und das ist heute noch so, wenn du nach Namur kommst, also in eine der großen Städte der Wallonie, dann findest du da ein Afrika-Museum, was ausdrücklich an die Kolonialherrschaft erinnert, von wallonischer Seite aus. Also es ist nicht was, was man auf diesen flämischen Separatismus da beschränken könnte. Es ist eher so, dass die Wallonie da in einem größeren Maße beteiligt gewesen ist, einfach weil die höheren Funktionäre ja tendenziell wallonischer Herkunft waren. Das ist also ein gesamtbelgisches Kapitel, was eine eigene Betrachtung erfordert. Ich würde sagen, die ganzen anderen weiteren Fragen, ich glaube, der Jörg ist hier, war auch schon gestern Abend schon hier und wird, glaube ich, auch jetzt heute noch da sein, morgen auch? Bisschen noch. Ja, wir sind zeitlich schon eine Stunde drüber. Ganz gut, das vielleicht im persönlichen Gespräch beim Bierchen oder so zu klären. Wir würden jetzt dann so 15 Minuten Pause machen, dass jeder eine rauchen kann, vor allem ich eine rauchen kann. Und dann geht's hier weiter mit Heinersdorf, der ganzen Auseinandersetzung in Berlin, um dort die...